War wieder da. Na gut, meine musikalischen Talente. Was? Vergessen wir den Scheiß. Okay. Ja, willkommen zum Sein und Zeit Podcast Folge. Ich muss mal auf den Paragraphen gucken. 6 müsste es dann sein. Richtig, Folge 6. Und wir sind im zweiten Kapitel angelangt. Wir wollten uns doch noch vorstellen. Ja, dann fang du mal an. Das wollten wir doch wieder. Ja, du hast recht. Mein Name ist Philipp. Hallo, und ich hallo. Bin Ralf, hallo, hallo. Okay, zweites Kapitel. Zweites Kapitel der Einleitung, das muss man, glaube ich, wohl dazu sagen. Und zwar mit dem Doppeltitel, die Doppelaufgabe in der Ausarbeitung der Seinsfrage. Punkt. Müsste eigentlich ein Punkt stehen, steht aber keiner. Die Methode der Untersuchung und ihr Aufriss. Ja. Ja. So, ich habe mal wieder ein paar Notizen gemacht, die mir aber allerdings wahrscheinlich nicht weiterhelfen werden, würde ich sagen. Okay. Nö, es ist ja auch nicht. Aber ich dachte, ich mach's mal wieder, weil ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht nicht so ganz am Text bleiben zu müssen, was ich allerdings glaube, dass das hier nicht, also ich glaube, wir werden hier immer wieder tief reingehen. Ja. Aber ziemlich interessant fand ich beim Lesen, dass... wir hier wieder mit der Stellung anfangen. Ja, und was meinst du jetzt nochmal im Nachhinein? Jetzt meine ich nämlich, dass du tatsächlich wahrscheinlich recht haben könntest mit der Stellung, als das Wild wird gestellt. Weil wir tatsächlich hier im letzten Satz haben, da wird das Dasein anvisiert. Siehst du? Und das ist, da muss ich dann sagen, da muss ich sofort wieder dran denken. Und es wird später noch sogar eine Stelle kommen, wo das noch ein bisschen... wo diese Metapher noch so ein bisschen weiter geführt wird, meines Erachtens irgendwie, ne? Und von daher ist das recht interessant dann doch. Okay, schön. Ja. Obwohl ich glaube, dass man da es sind Metaphern, ne? Also, aber, sprich? Dass man das in der davor noch nicht so recht, also dieses Wildstellen noch nicht so recht. Nein, es war nicht zwingend, dass es da. So sein musste. Aber hier wird es schon deutlich, deutlich zwingender. So, aber der Paragraph, wie heißt er denn? Ich lese auch nochmal vor. Mach mal. Die ontologische Analytik des Daseins als Freilegung des Horizonts für eine Horizontess. Ist eigentlich egal, ob man den Genitiv so, aber gut. Für eine Interpretation des Sinnes von Sein überhaupt. Ja, also mir sagt der Titel jetzt eigentlich nicht besonders viel, sondern... Nicht viel Neues. Nicht viel Neues, ja, das wollte ich damit sagen. Ne? Also, wenn ich das so lesen würde, dann würde ich jetzt erwarten, dass da jetzt wieder eine Wiederholung kommt. Aber dem ist nicht ganz so. Naja, Wiederholung, es ist halt... alles vorher ist ja... Es ist immer ja eine Hinführung auf das, was wir jetzt haben. Ja, das ist richtig. Und es bleibt auch eine Hinführung. Wir sind ja noch weiterhin in der Einleitung. Und, wie gesagt. Aber wir wollen mal gucken, inwiefern sich das unterscheidet. Weil ich glaube, du hast recht, dass es jetzt immer mehr Dinge gibt, die wir schon kennen. Mhm. Also so beim Lesen. Ne? Erkennen wir immer viele Dinge wieder. Es kriegt nur immer so einen anderen Dreh noch. Ja. Das kommt gleich. Finde ich, ne? find ich sehr, sehr spannend. Einerseits sehr schwierig, aber auch auf der anderen Seite. Ne? Wenn man... Ja. Jetzt da die Neuerungen, die wir gleich dann besprechen werden, versucht zu begreifen, dann ist da, also jedenfalls so habe ich es gelesen, noch eine gewisse Schwierigkeit in dem, wie man das denn jetzt verorten soll. Also um mal vorzugreifen, die Welt beispielsweise, welche Rolle die jetzt auf einmal dann spielen wird, das kriegt schon eine ganz andere Drehung als bisher. Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, wir haben ja dann hinterher den schönen Begriff der Alltäglichkeit. Ja. Und du hast vorhin schon, bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben, hast du schon kurz die Lebenswelt von Husserl wieder eingeführt. Ja. Und das sind so Anklänge daran vielleicht. Ja? Und das meine ich auch mit neuem Dreh, also dass er jetzt wirklich deutlicher wird auch, was er meint. Ja, und wenn wir dann schon bei den Hauptbegriffen sind, dann können wir den letzten eigentlich auch gleich mit erwähnen. Das wäre nämlich die Zeitlichkeit. Genau. Ja. Und da kann man schon sehen, finde ich, dass wir den Titel des Buches ja mal näher rücken. Ne? Also ja. Sein und Zeit, was bedeutet das? Und ja, hier werden wir dann schon erste Indizien dafür bekommen, worum es dann gehen wird. Ich meine, das haben wir ja im Grunde genommen schon die ganze Zeit. Hier gibt es Indizien, worauf das Ganze hinausläuft, aber hier wird es dann doch ein bisschen konkreter. Ja, vor allen Dingen, weil hier, also Zeitlichkeit, ja, auch ja wirklich besonders ist. Und wir, ich glaube ja, so richtig haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Nee, es war ja auch noch nicht ja. nötig. Ne? Also wir waren bisher bei einem Sein hauptsächlich. Ja. Und genau. Haben da die, in Anführungsstrichen, Geschichte des Seins ja aufgearbeitet. Und jetzt kommt erst die Zeit als Aspekt wirklich thematisch hinzu. Mhm. Ja, interessant ist auch hier die gleich am Anfang nochmal, na, da kommt, wir können da gleich vielleicht wirklich auch nochmal direkt durchgehen. Nein, steig doch ruhig ein. Nein, also, ich wollte hier nochmal, dass das jetzt existenziell und existenzial ja. unterschieden wird, und ich finde auf eine interessante Weise. Ja. Weil sozusagen die Wissenschaften, ich das ist jetzt wieder so ein Vorgriff, die Wissenschaften gewissermaßen aus einem existenziellen Bedürfnis entspringen, aber nicht existenzial ausgelegt. Ja, das ist auch so eine Stelle, da können wir dann nochmal, wenn ja, dann da wir da sind, drüber reden. Die finde ich auch nicht ganz einfach, weil es eben dann ja eben die eine Umwendung ist von diesen so gefühlt, beiden Begriffen. Ne? Erstmal ja, nachdem, wie ich das jetzt auch behalten, wie wir darüber gesprochen haben, ist es quasi ein Paradox. Ja, so weit könnte man gehen, ja, schon. Ne? Ich also, drück's jetzt mal wieder mit überdeutlich aus. Strichen, aber ich glaube, da hast du recht. Ja, also ich... Ja? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal auf den ersten Absatz... bis auf das, diese Stellungsmetapher, die Stellung, genau. Ist das eigentlich eine Wiederholung? Das Dasein hat eine vorzügliche Stellung. Ja. Ich sage ja schon wieder Stellung, aber ja, wie gesagt, es ist halt eben das Sein, was einen Zugang hat zum Sein. Viel mehr sehe ich da eigentlich im Absatz nicht. Ja, ist richtig. Ja. Und erst im nächsten Absatz kommt eben nochmal die Welt dazu. Und wie er das einführt, das sollten wir vielleicht dann doch mal vorlesenderweise... Ja, ich finde auch, dass, und das, was dann späterhin mit dem Existenziell und Existenzial kommt, das ist hier für mich schon so ein bisschen ein ähnliches Problem mit dem ontisch-ontologischen Vorrang des Daseins. Ja, die greifen irgendwie ineinander, ne? Also das Ontische und das Existenzielle einerseits und das Ontologische und das Existenziale, die sind irgendwie miteinander verbunden, habe ich das Gefühl. Ne? Aber so ganz den Finger drauflegen könnte ich jetzt auch nicht. Ja, ich finde vor allen Dingen daran das Interessante, dass wir ja dadurch, dass wir den ontologischen und den ontischen Vorrang des Daseins ja in den vorhergehenden Paragraphen rausgearbeitet haben, oder Heidegger hat ihn rausgearbeitet und wir haben das so nachvollzogen. Ja. Und jetzt auf einmal, und wir hatten ja vorher schon von dem hermeneutischen Zirkel immer wieder gesprochen, der uns überhaupt die Möglichkeit gibt, das alles zu verstehen. Mhm. Ja, also der sozusagen die Basis ist für das alles. Und jetzt kommt er dahin und sagt... Das Dasein ist zwar ontisch nicht nur nahe oder gar das Nächste, ich sage jetzt mal weil in Klammern, wir sind es ja sogar je selbst. Ja. Und dann kommt der Satz, trotzdem oder gerade deshalb ist es ontologisch das Fernste. Ja, das hat mich auch so ein bisschen verunsichert, muss ich sagen. Ja, wenn also man ganz ehrlich ist, ist es eine Verunsicherung, aber ja. Es ist wahrscheinlich nur als es ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was er vorher gesagt hat, sondern nur eine Erweiterung. Und was er mit fernst meint, ist... Also ich glaube, dass, oder so habe ich ihn jedenfalls gelesen, dass der Punkt daran ist, zu sagen, dass ja Ontologie eben kein einfaches Unterfangen ist und dass man, nur weil man Dasein hat, nicht gleichzeitig zu einer Ontologie kommt. Gleichwohl es diesen vorontologischen Zugang gibt, der ja dann in dem nächsten Satz nochmal angesprochen wird, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja, das ist das, worauf wir vorhin schon sprachen. Ne? Also dieses zwar gehört zu seinem eigensten Sein, ein Verständnis davon zu haben und sich je schon in einer gewissen Ausgelegtheit seines Seins zu halten. Das ist gewissermaßen das, was wir in den vorherigen Paragraphen hatten. Mhm. Nur ein bisschen, sagen wir mal, eine gewisse Ausgelegtheit. Zurückgenommen, ja. Genau. Ne? Aber damit ist ganz und gar nicht gesagt, es könne diese nächste vorontologische Seinsauslegung seiner selbst als angemessener Leitfaden übernommen werden. Aha. Hier ist wieder der Leitfaden. Der Leitfaden? Also kein Paragraph ohne den Leitfaden. Ne? Aber ja. Gut, es ist natürlich auch eine Einleitung und diesen Leitfaden aufzuweisen ist ja die eigentliche Absicht einer Einleitung, ne? Sozusagen. Das ist ja im Dekordel, ja, ne? Ariadne-Faden. Ja, der Ariadne-Faden, ja, sehr, sehr schön. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch weiter dazu sagen soll, außer dass wir jetzt offensichtlich das so ein bisschen in Klammern setzen, dass Dasein gleich Ontologie bedeutet. Ne? Also Dasein eben ontisch genommen, ne? Aber das Ontologische als besondere Aufgabe mit einer besonderen Schwierigkeit, wie wir dann erfahren werden. Und das kommt dann ein paar Sätze weiter. Ich nehme den einfach schon mal den Satz. Mhm. Das Dasein hat vielmehr gemäß einer zu ihm gehörigen Seinsart die Tendenz, das eigene Sein aus dem Seienden her zu verstehen, zu dem es sich wesenhaft ständig und zunächst verhält, aus der Welt. Und Welt hier in Anführungsstriche gesetzt. Und ja, hier kommt schon wieder ein Weltbegriff mit rein, der jetzt eine ganz andere Qualität hat, meines Erachtens. Ja, schon. Und das finde ich richtig und ich will noch ein zweites hinzufügen, dass nämlich er will hier ausschließen, er sagt, also obwohl es ja zum Dasein gehört und so weiter, also ich mache es anders, es sieht ja hier so aus, als ob uns die Welt im Weg steht. Ja, und das ist so ein Motiv, und das ist ein Motiv, das bei Heidegger immer wieder kommt. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil wir vorher ja gesagt haben, also in der letzten Folge haben wir so darüber geredet, dass er da Ski gefahren ist und das ist nur existenziell und so. Und dann späterhin kommt es als weltmännisch gibt es. Ja, genau, in der Welt und so. Und hinterher kommen wir dann später wieder auf die Alltäglichkeit. Ja. Und trotzdem ist es so, dass uns die Welt im Weg steht. Ja. So würde ich das also auch, also jetzt zumindest mal ganz, überspitzt gesagt, würde ich sagen, das stimmt hier. Ja. Wobei man das natürlich jetzt nur überspitzt verstehen sollte, ja, weil sie ganz offensichtlich ein Durchgangspunkt ist. Ja. Und ja, auch wesentlich zum Dasein gehört. Es aber im Grunde genommen in einem ontischen Zusammenhang hält. Ja. Ne? Also die Welt hält das Dasein in einem ontischen Zusammenhang und verhindert diese Ontologie auf eine Art und Weise, weil, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es nimmt ja hier auch wieder die Horizontmetapher, ne? Die kommt ja hier vor. Und wenn man wieder versucht, die Freilegung eines Horizontes, was heißt das im Grunde genommen? Man nimmt die Berge, die Berge verstellen den Horizont und wenn man sich die Berge wegdenkt, dann sieht man den Horizont ganz freigelegt, sozusagen. Ne? Und, und das sozusagen die Welt wären diese Berge, die davor stehen. Und wenn wir dahinter gucken, dann sehen wir den Horizont, auf dem die Berge überhaupt erst auftreten können, sozusagen. Ne? Also ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt, aber ich glaube. Ich folge dir absolut. Ich habe auch eine Antwort, aber die Frage, die ich habe, ist, was sind denn die Berge? Ich hätte jetzt erstmal gesagt, die Welt, aber das ist natürlich ein bisschen zu allgemein formuliert. Ich glaube, dass es nämlich ganz speziell eigentlich ist. Es sind, glaube ich, Ausgelegtheiten. Also sozusagen Interpretationen. Ja. Also nicht die, eben nicht das sozusagen gut, die Welt an sich. Sondern Interpretationen von Welt, Interpretationen von Sein, ja, Seinsauslegung. Ja, das gefällt also mir sehr gut. Also so kann ich es irgendwie verstehen, weil dieser scheinbare Widerspruch zwischen diesem einerseits die Alltäglichkeit gut finden und andererseits irgendwie sagen, alles in Anführungsstriche gesetzt, die Welt steht uns im Wege, um zu einem eigentlichen Verständnis zu kommen. Das korrespondiert ganz gut mit dem, was wir dann später über die Zeit erfahren werden, glaube ich. Ne? Also das, was so in der Tradition schon da war und unsere Interpretation von Zeit quasi mitbestimmt hat, ist dann eben auch sowas wie ja, dieser Berg, der im Weg steht, den man dann ja auf eine Art und Weise umgehen muss, damit man dieses Zeitproblem wieder ins Neue fassen kann. Ne? Und das ist dann eben auch ja, eine weltliche Frage im gröbsten, im weitesten Sinne. Ja, und dann so kann man so eine mönchische Sicht auch schon fast verstehen, die dann irgendwie sagt, die Welt hindert uns da, also ne, so die, wie so christlich gesprochen, das Weltliche hindert uns, Getriebe hindert uns daran, das Eigentliche, das Echte, das Ursprüngliche, was auch immer zu sehen. Ja, und dann, fast eine romantische Sichtweise könnte man da entdecken wollen. Ja, und jetzt kommt der nächste Satz, der schließt sich gleich an hinter die Welt. Im Dasein selbst und damit in seinem eigenen Seinsverständnis liegt das, was wir als die ontologische Rückstrahlung des Weltverständnisses auf die Daseinsauslegung aufweisen werden. So. Die Rückstrahlung. Ja, wie verstehst du den Satz jetzt? Ja, also da sehe ich auch, auch wieder so eine Art Zirkel. Ne? Also das Dasein ist eben immer in einem Weltverständnis und darin gebunden, ganz gebunden. Das deutet auch so ein bisschen in die Richtung, was wir schon angedeutet haben. Also es deutet auf eine Art von Andeutung, die wir schon gemacht haben, dass wir unsere Sprache neu ausrichten müssen, um dem Daseinsproblem auf die Spur zu kommen. Und das hat, glaube ich, auch mit dieser Eingebundenheit in die Welt zu tun, dass das Dasein da sehr, sehr an den Dingen klebt. Unsere ganze Sprache ist verdinglichend. Ja. Ne? Also, ja, sehr schön, ja. Ja, ich weiß nicht, das wird sich im Verlauf, glaube ich, das Man kann das, ich hab das auf zwei Weisen gelesen. Ja. Einmal so, dass man kann es lesen als eine Erklärung von dem Satz, der davor steht. Ja. Ja, also das in dem eigenen Seinsverständnis liegen die Rückstrahlungen eines Weltverständnisses und die zeigen wir, also quasi wieder diesen Selbstaufklärungsaspekt, dass wir sozusagen freilegen, was wir alles immer schon an Interpretationen übernommen haben. Na, ich glaube, das ist auch die richtige. Und das andere, das war... Ja, ich glaube, das ist das Einzige. Ich habe mich da echt verwirrt mit dem Satz. Ja, der ist auch wirklich nicht einfach, besonders weil diese Rückstrahlung wirklich eine ganz, eine ganz eigensinnige Formulierung ist, finde ich, in dem Zusammenhang. Ne? Das, also da kommt auf einmal das Licht. Also in dem Sinne mit der Selbstaufklärung ist man da wahrscheinlich auf dem richtigen Dampfer, weil da eben auch diese Lichtmetapher bei der Aufklärung immer sehr präsent war und mit der Rückstrahlung ist halt eben auch... Also ja, kannst du dich noch daran erinnern, dass bei den Griechen das Auge so eine Art Tastsinn ist? Auf eine Art und Weise, dass das Auge bei den Griechen Licht aussendet. Mhm. Also wir haben ja in der Optik heute, verstehen wir das Auge wie eine Kamera, ja, ein wo passives, das Licht rein... Passiv, Organ. Genau. Wohingegen bei den Griechen das Auge eben gedacht war wie ein Strahler. Ja. Und so kann ich halt Rückstrahlung verstehen, im Sinne, wir senden, wenn wir schauen wollen und verstehen wollen, senden wir das Licht aus und es wird halt quasi prismatisch gebrochen zurückgeworfen. und was es dann halt bricht, sind halt die ganzen, ist halt Welt. Ne? Ja. Ja, aber das ist, auch wenn das jetzt hier nicht besonders klar wird, wird aber, glaube ich, doch, denke ich, die Richtung klar, in die das weisen soll. Ne? Und ich glaube, viel näher werden wir auch an der ganzen Problematik, also jedenfalls an dieser Stelle, noch nicht kommen. Das ist eben wirklich, wir haben es im letzten Paragraphen schon angemerkt, dass es jetzt immer unverständlicher wird, also immer vager. Das heißt nicht, dass da nichts drin ist, aber es ist halt, man muss immer mehr Vorschüsse verteilen. Und das ist auch wieder so eine Stelle und da sind sehr, sehr viele Stellen, glaube ich, auch in diesem Paragraphen, die dazu führen, dass man da eben einen Vorschuss verteilen muss. So, interessant finde ich dann den nächsten Absatz, er auf die kategoriale Struktur zu sprechen kommt, die dem Dasein in gewisser Art und Weise zugrunde liegen muss. Ne? Also wieder den alten, die haben auch hier kategorial, haben wir in Anführungsstrichen wieder gesetzt. Ne? Es ist wieder der Rückgriff auf die Tradition einerseits, aber er will ja schon was Neues damit sagen, sozusagen. Es ist wieder so eine Art von Abholen der alten Sprache, sozusagen, oder in der alten Sprache. Mhm, ja. Und will eigentlich wieder, geht auf Rattenfang, hätte ich beinahe gesagt. Das ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Ja, schön. Okay, dann lassen wir es mal fangen. Gut. Der ontisch-ontologische Vorrang des Daseins ist daher der Grund dafür, dass dem Dasein seine spezifische Seinsverfassung verdeckt bleibt. So, und jetzt fügt er dazu, spezifische Seinsverfassung, verstanden im Sinne der ihm zugehörigen kategorialen Struktur. Mhm. Dasein ist gemeint. Nicht Seinsverfassung. Ja. Ich sehe da auch wieder so dieses Existenziale, was er da anspricht, oder? Also hier mit der kategorialen, mit dieser begrifflichen Wendung. Da verstehe ich den Satz. Ich fand ihn nämlich auch wirklich nicht einfach. Also. Na, pass auf, ich sag mal, wie ich ihn verstanden habe. Also wir haben ja in den Paragraphen vorher den ontisch-ontologischen Vorrang des Daseins rausgearbeitet. Ja. Und eigentlich bestand auch, also wenn ich es richtig behalten habe, bestand auch der ontisch-ontologische Vorrang des Daseins darin, dass uns das dadurch der Weg geöffnet wird zu einem Seinsverständnis. Mhm. Und jetzt steht hier, dass dem Dasein dadurch seine spezifische Seinsverfassung verdeckt bleibt. Ja. Das finde ich das Bemerkenswerte sogar, sozusagen. Ja, aber kommt da nicht auch sozusagen wieder dieser Weltfaktor Spiel, der hier im Hintergrund... Erläutert er ja hier irgendwie. Ne? Ich glaube, verstanden haben wir schon, was er meint. Es ist nur halt einfach sehr verdreht ausgedrückt. Ja, und auch so ein bisschen dadurch, dass sich dieser Absatz irgendwie so absetzt, was der Absatz ja schon dem Wortsinne nach sagt, ist das hier auch so ein bisschen schwierig und unverbunden. Ne? Also. Ja. Ja, aber ich denke, dass mit dem Hintergrund und Horizont und Hintergrund, Vordergrund, diese Zusammenhänge sind da drin zu vermuten, oder? Also. Mhm. Und er löst das ja dann im nächsten Satz eben so auf, dass er sagt, ne, also so ein Mittelding, Dasein ist ihm selbst ontisch am nächsten, das wissen wir schon. Ontologisch am fernsten, aha, aber vorontologisch doch nicht fremd. Okay, also wir haben sozusagen einen Weg. Es gibt einen Weg. Also im Grunde genommen zu den Begriffen ontisch, ontologisch und vorontologisch gibt es jetzt sozusagen auch noch Adjektive. Ne? Also Adjektive, die aber nur sozusagen auf das Dasein bezogen werden, das sozusagen noch gar nicht in die ontologische Fragestellung kommt, die ihm ja sehr fern ist. Ne? Ja. Aber wenn es dahin kommen wollen würde, dann müsste es sozusagen verstehen, dass es noch vorontologisch ist und daraus eine Wendung zum Ontologischen ziehen. So verstehe ich das. Ja. Ne? Und dann kann dieses Dasein dann eben dazu gelangen, auf diesen Hintergrund, auf diese kategoriale Struktur oder wie man es auch immer nennen möchte, zu kommen. Ja. So, und jetzt der nächste Satz ist dann seine Erläuterung. Ich lese mal ganz einfach vor, ist auch nur ein Satz. Vorläufig ist damit nur angezeigt, dass eine Interpretation dieses Seienden vor eigentümlichen Schwierigkeiten steht, die in der Seinsart des thematischen Gegenstandes und des thematisierenden Verhaltens selbst gründen. Ja, da sind wir wieder so mit Wissenschaft und so. Und nicht etwa in einer mangelhaften Ausstattung unseres Erkenntnisvermögens, der Mensch als Mangelwesen, oder in dem scheinbar leicht zu behebenden Mangel einer angemessenen Begrifflichkeit. Ja. Also okay, was er hier ja jetzt will, ist einfach diese Grundsätzlichkeit. Wir können es nicht beheben, indem wir sozusagen uns darauf berufen, dass wir eben beschränkt sind in unserem Vermögen. Genau, das ist nicht der Punkt. Also sozusagen biologische Nische. Wir könnten es, ne? Also es gibt da nicht irgendwie so ein Erkenntnishindernis, dass irgendwie ähnlich wie beim Ding an sich, ne? Das ist halt niemals zu erkennen und uns auch in keinster Weise zugänglich. Aber er sagt, das, was wir mit dem Sein untersuchen wollen, das gilt nicht hier gemeint. Nicht. Das, man kann da hinkommen, sagt er ja im Grunde genommen damit, ne? Also. Ja, und es geht auch nicht darum, dass man sozusagen dass man innerhalb eines Gebäudes von Begriffen, also eines systematischen Gebäudes irgendwie sagt, da müssen wir im Detail Verbesserungen machen, sondern es ist eben grundsätzlich anders. Viel mehr ist da, glaube ich, in dem Absatz auch nicht drin. Nö, ne? Ja, aber wir gehen jetzt nochmal über die Einzelwissenschaften. Ich glaube, ich lese das auch nochmal vor. Ja, das ist ja jetzt der Punkt. Weil nun aber zum Dasein nicht nur Seinsverständnis gehört, sondern dieses sich mit der jeweiligen Seinsart des Daseins selbst ausbildet oder zerfällt, kann es über eine reiche Ausgelegtheit verfügen. Philosophische Psychologie, Anthropologie, Ethik, Politik, Dichtung, Biografie und Geschichtsschreibung sind je auf verschiedenen Wegen und in wechselndem Ausmaß den Verhaltungen, Vermögen, Kräften, Möglichkeiten und Geschicken des Daseins nachgegangen. Die Frage bleibt aber, ob diese Auslegungen ebenso ursprünglich existenzial durchgeführt wurden, wie sie vielleicht existenziell ursprünglich waren. Das ist, da kriegen wir jetzt, das war jetzt genau das, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben. Also was wir, glaube ich, verstanden haben, ist der erste Satz. Ne? Also zum Dasein gehört nicht nur Seinsverständnis, sondern dass sich mit der jeweiligen Seinsart des Daseins selbst ausbildet oder zerfällt. Ja, also ich glaube, der Punkt liegt hier auf der reichen Ausgelegtheit. Ne? Also genau, das ist das, was ich mit... Ich meine, das meint er mit Welt. Das ist im Grunde diese reiche Ausgelegtheit, das meint er mit Welt. Ja. Und dazu gehören eben auch diese Einzelwissenschaften, die er da reichhaltig aufführt. Genau. Ne? Also das ist Psychologie, Anthropologie. Das sind im Grunde genommen reiche Ausgelegtheiten des Daseins auf eine Art und Weise. Genau. Ne? Und die sind alle nicht verkehrt. Genau. Nicht, weil sie halt bestimmten Dingen nachgegangen sind. Die Frage ist aber eben so, und jetzt kommt das schwierig zu Verstehende, ob diese Auslegungen ebenso ursprünglich existenzial durchgeführt wurden, wie sie vielleicht existenziell ursprünglich waren. Und da dreht sich's bei mir. Also ich verstehe es, ich schieße mal direkt los. wie ich es gelesen habe, dass all diese Einzelwissenschaften aus dem existenziellen Bedürfnis entstanden sind, sozusagen. Ja. Ne? Und existenziell hier in Verbindung mit ontisch gesehen, wir haben ein Gegenstandsgebiet und Gegenstände, die uns Fragen aufwerfen. Ja. Ne? Und die Wissenschaften sind sozusagen Antworten auf diese ontischen Fragen und haben deswegen existenziellen Wert. Ja. Nur bedeutet das nicht gleichzeitig, dass diese Wissenschaften sozusagen auf die Bedingungen der Möglichkeit dieser Gegenstandsanalysen sich bezieht. Und dann würden wir, wenn es nämlich diese Wendung bekommen würde, dann hätten wir eine existenziale Wissenschaft, ne? Ja, also sie machen sozusagen nicht zum Thema, dass sie eine Seinsart des Daseins sind. Genau. Also das ist dann das Existenziale. Sie bleiben beim Gegenstand und bleiben immer beim Gegenstand, damit sie diese Wissenschaft bleiben, die sie sind. Ja. Wenn sie denn sozusagen sich vom Gegenstand lösen würden und aus einer höheren Perspektive das Verhältnis, was da zwischen Gegenstand und Beobachtung oder wie auch immer passiert, das in den Blick nehmen würden, dann käme sie in existenziale Richtungen, ne? Also nur andeutungsmäßig, ne? Also dass mit meiner Ausführung jetzt nicht genau der Punkt getroffen ist, dürfte klar sein, weil auch wenn wir jetzt nur um die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnisse uns ringen, dann sind wir höchstens bei den Fragestellungen, die Kant sich gestellt hat, ne? Und die sind eben, wie wir ja erfahren haben, nicht grundsätzlich genug für Heidegger, ne? Deswegen soll das nur eine Richtungsweisung sein, meine Ausdeutung hier. Sehr, sehr gut. Gut. Nächster Satz ist klar. Ne? Also eine existenzielle Auslegung kann existenziale Analytik fordern. wenn anders philosophische Erkenntnis in ihrer Möglichkeit und Notwendigkeit begriffen ist. Also wenn wir uns selbst aufgeklärt haben, dann sehen wir das. Mhm. Ja, ich denke auch, dass wir da die grundlegende Richtung verstanden haben. Aber jetzt... Ja, das ist den Satz, den kennen wir halt schon, der jetzt kommt. Das ist ja wie so eine Art Mantra, oder? Jetzt weiß ich gar nicht genau, bei welchem du bist. Erst wenn die Grundstrukturen des Daseins in expliziter Orientierung am Seinsproblem selbst zureichend herausgearbeitet sind, wird der bisherige Gewinn der Daseinsauslegung seine existenziale Rechtfertigung erhalten. Das wissen wir. Das wissen wir. Im nächsten Absatz geht es dann nochmal zur Sache, wie ich finde. Mhm. Da habe ich dann Probleme. Ja. Eine Analytik des Daseins muss also das erste Anliegen in der Frage nach dem Sein bleiben. Dann wird aber das Problem einer Gewinnung und Sicherung der leitenden Zugangsart zum Dasein erst recht brennend. Negativ gesprochen, es darf keine beliebige Idee von Sein und Wirklichkeit, und sei sie noch so selbstverständlich, an dieses Seiende konstruktiv dogmatisch herangebracht, keine aus einer solchen Idee vorgezeichneten Kategorien dürfen dem Dasein ontologisch unbesehen aufgezwungen werden. Hm. Ja, wie er das nun bewerkstelligen will, das... Naja, das ist ja die Schwierigkeit, ne? Das ist die Schwierigkeit. Aber ich glaube, das wird in diesem zweiten Kapitel der Einleitung noch ein bisschen deutlicher, wenn wir denn erfahren, wie er das machen will. Ja. Auch hier schon mal ein Vorgriff, dass es eine phänomenologische Herangehensweise sein soll. Ne? Genau. Und mit der, meint er eben diese Vorannahmen und Vormeinungen aus dem Weg schaffen zu können, beziehungsweise sie gar nicht erst an das Sein herantragen zu müssen oder zu können. Aber nicht leicht zu verstehen. Ich meine, wie soll man von dem, was wir bisher hatten, wie soll man da ganz ohne ohne Geländer oder doppelten Boden dahin kommen, ne? Also ja, das muss also erstmal noch offen bleiben, glaube ich. Es bleibt immer noch offen. Es bleibt wie immer noch ein Appell und ein Programm. Ja. Ist also offen. Okay, aber wir haben verstanden, das, was wir nicht wollen. Das haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Mhm. Aber interessant auch, finde ich, dass so diese, dass da noch so eine wissenschaftliche, so eine typische wissenschaftliche Haltung irgendwie kommt, ne? Also möglichst objektiv. Könnte das da reinlesen. Ja. Also, ja, ist natürlich klar, dass er mit Objektivität... Weißt du, das Ding, aber das Ding ist ja, dass, und das ist halt das Interessante, dass er dann, wenn du sagst sozusagen, ja, Objektivität ist mir nicht objektiv genug. Mhm. Weißt du? Das weil wenn du nämlich ganz objektiv sein willst, hat ja objektiviert ja der Objektiv sein Wollende. So, ja. Und dann, also das ist ja, ne, also weißt du, was ich meine? Also wenn man halt nicht sozusagen den Anspruch einer richtig echten, grundsätzlich ursprünglichen Objektivität, ich nenne es mal so, ne? Objektivität im Sinne von, und das ist ja dann er verwendet den Begriff eben aus Gründen nicht, ne? Aber was er damit will, ist ja eigentlich dasselbe, nämlich dieses allererste Prinzipien nehmend und ursprünglich sein, also ganz ohne Voraussetzungen, und das ist ja eben in einem ganz allgemeinen Begriff Objektivität. Aber das ist es, sehr ist es, aber ist es, aber es kommt, finde ich, auch noch so eine Haltung, die schon fast unmenschlich, ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, ne? Aber in dieser objektiven, typisch wissenschaftlichen Haltung ist so ein bisschen, da versucht man so ein bisschen sein eigenes Menschsein zurückzustellen, um eben dieser neutrale Beobachter zu sein, der die Dinge so beschreibt, wie sie denn nun beschrieben gehören. Ja, ne? Ja. Und objektiv hat ja nicht ohne Grund auch diesen Beigeschmack, dass es eben von dem Gegenstand her gedacht wird, ne? Und nicht von sich selbst, man denkt nicht von sich selbst her, sondern vom Objekte her, sozusagen. Ne? Das ist... aber das ist, wie gesagt, ein Exkurs, und der ist wirklich, wirklich nicht leicht, finde ich. Nee, aber ich finde es halt immer interessant, also das dann wieder zurückzubeziehen auf so eine Ebene. Ja. Ja. Nee, das fand ich hier eben ganz, das fiel mir auf eine Art und Weise, ne? Gerade auch, weil wir vorher die Einzelwissenschaften angesprochen hatten und das dann jetzt hier im nächsten Absatz. Es ist nämlich tatsächlich die Frage, wenn du alles das, was Also woher eigentlich dieser Furor kommt oder diese Energie, überhaupt zu den Ursprüngen gelangen zu wollen, also zum Sein selbst und die Frage nach dem Sein selbst. Und das ist ja dann, wenn du auf das zu sprechen kommst, wo du gerade, also die Haltung überhaupt, die man dazu hat, dann ist das natürlich interessant, weil wenn du jetzt so einen hermeneutischen Ansatz hast, phänomenologisch-hermeneutischen Ansatz hast, könntest du doch dich auch eigentlich ganz wohl in dem Mittelfeld fühlen. Ja, das... Ja. Und das ist ja das, wohin spätere sowas wie, ich glaube, weiß ich nicht, aber Gadamer oder so, oder ganz weit gefasst Blumenberg oder so, ja, wo die sich dann im Grunde genommen aufgehalten haben. Mhm. Und die dann, ja, vielleicht auch sogar der späte Heidegger. Also das, ja. Ne? Wie gesagt, er hatte ja auch viele, du hast das eben schon gesagt, ne? Das Objektive ist nicht objektiv genug. Ja, und das ist ja wirklicher Drang und ein Forscher. Ja, aber das Interessante ist ja, dass das erst irgendwie durch die Miteinbeziehung des Daseins und mithin der Subjektivität stattfinden kann. Das ist ja eine ganz eigenartige Bewegung, die dann da stattfindet, sozusagen wieder die so eine Art von holistischer, also ich übertreibe jetzt auch wieder, aber so eine Art von Holismus wieder, dass den Mensch mit in die Forschung reinzuziehen, dass ich meine, das ist ja auch schon der ganze Ansatz gewesen, der bisher hier formuliert wurde, so lese ich ihn jedenfalls. Ja, den Beobachter mit in die Beobachtung reinnehmen. Genau, und dass da durch eine viel reichhaltigere Auseinandersetzung mit Sein und überhaupt mit Wissenschaft also vielleicht sogar überhaupt mit Wissenschaft möglich wird. Ne? Ja, ja. Also eine sehr interessante Stelle, kann man sehr viel drüber nachdenken, wie ich finde. Oder zumindest in Zusammenhang setzen mit anderen Forschungen, anderen Absichten in anderen Forschungsgebieten. Aber so viel dazu vielleicht. Gehen wir mal weiter, denn jetzt kommt der eigentliche Knaller, wie ich finde. Ja, und da sind auch zwei Wendungen drin, die Heidegger, so ganz Heidegger typisch sind und die immer wieder auch auftauchen werden. Ja, die Zugangs- und Auslegungsart muss vielmehr dergestalt gewählt sein, dass dieses Seiende sich an ihm selbst, von ihm selbst her zeigen kann. Und zwar soll sie das Seiende in dem zeigen, wie es zunächst und zumeist ist, in seiner durchschnittlichen Alltäglichkeit. Und was ich jetzt meinte mit, was so ganz Heidegger typisch ist, sich an ihm selbst von ihm selbst her zeigen. Also das Phänomen. Also das ist natürlich das Phänomen, aber aber die interessante Wendung, wie soll ich das mal sagen? Ich kenne mich jetzt bei Husserl nicht so viel aus. Aber hier sind wir jetzt überhaupt nicht mehr bei Bewusstseinsinhalt. Nee, das stimmt, ja. Sondern sich an sich selbst, von sich selbst her zeigen. Und das ist dieses Phänomen, was er auch so als dieses Aufscheinende. Das ist halt von sich selbst her zeigen, ne? Ja. Also da ist das Phänomenale auf jeden Fall drin. Ja. Und aber eben in der Weise, dass das Phänomen eben nicht ein Bewusstseinsinhalt ist, sondern sozusagen, dass das eben eine Seins-, also Phänomen zu sein, ist die Seinsverfassung. Ja, das mit dem Sein ist das Phänomenale schon irgendwie, das ist so ganz eng verwoben, ne? Ja. Und kann ja, nicht. Ja, und das ist ja diese explodierte Subjektivität, also die Subjektivität, die sozusagen alles auffrisst. Ja. Und dadurch muss man dann nicht mehr von Bewusstseinsinhalt sprechen. Ja, weil sie allgegenwärtig ist. Weil es alles ist sozusagen. Ja. Ne? Aber so darf man natürlich eigentlich hier nicht reden, aber nur um das nochmal wieder auf so eine Ebene zu übersetzen. Gut. Ne? Und zwar soll sie das Seiende in dem zeigen, wie es zunächst und zumeist ist. Also eben nicht sozusagen auf dem Seziertisch der Forschung und nicht auf dem in Extremen sozusagen des Versuches. Ja, und dann, also wie ich finde, dann der eigentliche Knaller, der einen so ein bisschen zum Einhalten gebietet, quasi, ne? Die durchschnittliche Alltäglichkeit. Mhm. Das ist auch schon im Grunde genommen fast programmatisch jetzt. Ne? Also eigentlich nicht so ganz intuitiv, ne? Also wir wollen ja sozusagen eigentlich weg von den, wir wollen hin zu einer Ontologie und so aus diesen ontischen Zusammenhängen uns fortbewegen, aber dann achten wir auf die durchschnittliche Alltäglichkeit. Das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen widersinnig, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, ist es gar nicht so widersinnig, denn... Ja, ich finde es auch nicht wieder. Also wenn wir jetzt vorhin schon gesagt haben, dass das Problem, also das gewissermaßen zwischen uns und dem Seinsverständnis, also dem, wo wir eigentlich hinwollen, also dem Seinsverständnis, zu dem wir gelangen wollen, wenn da sozusagen Welt im Weg steht. Ja. Ja, dann ist, und wir Welt verstanden haben als Ausgelegtheiten, also als gewissermaßen als Interpretation. Dann müssen wir ja dahin gehen zu einer Art oder zu einer Betrachtungsart, die eben das möglichst ausschließt. Und das ist, glaube ich, gemeint mit der durchschnittlichen Alltäglichkeit. Also so eine Art, wir begreifen das Dasein als eines, das, wie sagtest du das noch eben? Jetzt habe ich deinen Terminus schon wieder vergessen. Welchen meintest du? Was die Berge in der Metapher... Ach so, als Ausgelegtheiten oder? Ah ja, genau, Ausgelegtheiten. Als ein Dasein, das Ausgelegtheiten hat. Ja. Und schauen nun auf die Basis, so verstehe ich es jedenfalls, und die Basis dieser Ausgelegtheiten ist so eine Art von durchschnittlicher Alltäglichkeit dann. Ja, das genau das, worüber wir nie nachdenken. Mhm. Oder das... Der Zustand, in dem wir eben keine Theorie haben, sozusagen. Ja. Das ist das. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, dass Erziehung immer dann stattfindet, wenn man nicht über Erziehung nachdenkt. Zum Beispiel, und das ist... Sehr das, wahr, glaube ich sogar. Ja, das ist wahr und das ist halt so jetzt ein konkretes Beispiel für so einen Fall von, was ist denn die alltägliche durchschnittliche Alltäglichkeit? Und durchschnittlich heißt, glaube ich, bei ihm eben immer dieses... also unbemerkte, Unverstandene. Ja. Unverstanden eben im Sinne von theorielos. Naja, auch gar nicht, es liegt auch gar nicht im Raum des Bemerktwerdens, sozusagen, ne? Weil gerade da ist ja das Bemerken gar kein Thema, ja. Sozusagen. Ja. Aber das ist auch schon fast ein Vorgriff. Denn hier wird erstmal nur der Begriff eingeführt. Begriff wieder mal in Anführungsstrichen, wir kennen das. So, aber jetzt, also nachdem wir das jetzt alles so schön ausgelegt haben, selber wieder und verstanden haben, was er gesagt hat, kommt der nächste Satz und der ist dann wieder lustig. An dieser sollen nicht beliebige und zufällige, sondern wesenhafte Strukturen herausgestellt werden, die in jeder Seinsart des faktischen Daseins sich als Seinsbestimmende durchhalten. Interessant, also einmal jetzt sozusagen begrifflich interessant ist, dass er hier vom faktischen Dasein spricht. Ich weiß nicht, ob faktisch schon aufgetaucht ist. Ich glaube nicht, nee. Das aber auch ist das eigentlich, erste Mal? Eigentlich würde ich das grob übersetzen mit tatsächlich. Also der Fakt ist eine Tatsache fast schon. Ne? Also, und ich glaube, dass halt hier faktisch und späterhin hat er auch dann die Faktizität, dass das eben mit der durchschnittlichen Alltäglichkeit zu tun hat. Also faktisch ist eben das... Ja. Das, was dem allen so zugrunde liegt. Aber was ist denn damit jetzt gemeint mit den wesenhaften Strukturen? Ja, also ich sehe auch schon den Begriff alltägliche, durchschnittliche Alltäglichkeit. Ja. Alltägliche Durchschnittlichkeit wäre, glaube ich, was anderes. Wollte ich aber vorhin auch schon sagen. Ja, man kommt schnell durcheinander mit den Worten hier. Ja. Aber ich sehe da auch schon im Grunde genommen so ein, muss jetzt tatsächlich wieder zu einer Übertreibung greifen, aber so eine Art bereinigten Terminus schon. Es ist was anderes als normale Alltäglichkeit. Oder das Alltägliche ist das eine, aber Alltäglichkeit hat durch den Zusatz Keit hat es schon so ein, es hat wieder diesen Unterlagecharakter, finde ich. Ne? Also, ja. Der schon irgendwie sich in der kategorialen Struktur begrifflich andeutete, den hat... Ja, es ist halt die Alltäglichkeit hier auch schon, finde ich. Ich finde es halt so interessant, dass wir jetzt ja die ganze Zeit im Grunde genommen alle Systematik verdammt haben. Ja. Also alles Systematische, ne, irgendwie ja ausschließen wollen und dann aber im Grunde genommen ja doch systematisch arbeiten wollen. Das meinte ich mit dem Witz an diesem Satz. Also ja. Ich meine, es ist klar, dass es nicht beliebig und zufällig ist. Aber diese Ordnung von ontisch, ontologisch, existenziell, ja, existenzial, die sind ja auch ordnend auf eine Art und Weise. Ja, natürlich. Ne? Also ja, genau. Also die werden jetzt nicht direkt hierarchisch geordnet werden, ne? Weil das ist ja das, was man im Systemdenken dann, glaube ich, eher anstrebt. Das tun wir hier nicht, ne? Aber es ist trotzdem eine Ordnung da, die ja auch, glaube ich, ganz notwendig ist überhaupt, wenn man, ich glaube, es macht auch gar keinen Sinn, ohne eine Art von Ordnung zu schreiben oder irgendwas auseinandersetzen zu wollen. Ne? Ja, aber da sieht man ja, in welche Teufelsküche man sich hier begibt. Ja. Weil auch nach Heideggers, also wenn wir jetzt nochmal nachvollziehen, wo wir eigentlich angefangen haben. Wir haben angefangen mit den Griechen und die Griechen haben an den Phänomenen gearbeitet und haben da was gehoben. Und was danach dann passiert ist in der ganzen Philosophiegeschichte, ist, dass man Systeme gebaut hat. Ja. Und jetzt wollen wir die ganzen Systeme einreißen und sozusagen objektivere Objektivität schaffen und nochmal wieder neu anfangen. Und aber ja in dem Sinne dann wieder wesenhafte Strukturen feststellen. Das meinte ich mit dem Witz. Also und das ist vielleicht auch das ganze Ding, warum dieses Projekt keinen zweiten Teil, also nicht mehr fortgeht, ich weiß es nicht, aber irgendwie. Ich finde es schön, dass gerade du das jetzt hier rausstellst, weil ich auch immer so in diese Richtung wollte. Da ist doch trotzdem eine Ordnung, man kann gar nicht ohne. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, hier sieht man das auch so ein bisschen, ne? Aber man muss eben dann doch versuchen, auch hier wieder einen Vorschuss zu geben und zu sagen, ja, also so eine systematische Ordnung ergibt sich daraus nicht notwendig. Ne? Aber das Problem ist ja, wenn man dann auf die Geschichte schaut, dann ist das ja sozusagen auch wieder so eine Bewegung der Systematisierung. Ne? Und im Grunde genommen, wenn jetzt Heidegger einflussreicher wäre, ich meine, er ist ja einflussreich genug, aber vorstellbar wäre, dass seine Epigonen sozusagen dann auch versuchen, mehr Ordnung und mehr System in das Ganze zu bringen, was Heidegger hier geschrieben hat. Ne? Also es wäre zumindest vorstellbar. Ne? Und dann könnte man vielleicht so darüber nachsinnen, ob das vielleicht so eine grundlegende Tendenz beim Menschen ist, diese Systematisierung dann irgendwann anzustreben, ne? Damit man dann irgendwann was Handfestes hat. Ne? Aber gut, natürlich ist das Handfeste hier nicht die Absicht. Ne? Und fast genau in die Gegenrichtung wollen wir uns bewegen. Aber ganz viel von der Literatur, die über Heidegger geschrieben wurde und wird, ist ja so ähnlich auch eigentlich. Ja, ne? Das du hattest das auch, stimmt, mir fällt gerade ein, dass du das auch schon erwähnt hattest. Ne? Und, Und die, wenn du so willst, die ja, ich meine, wer ist ein Schüler von wem? Ne? Das ist ja immer die Frage. Ja. Also es gibt die immer die eine Sache, Schüler, die man in der Philosophie mitdenken muss und sollte. Und manchmal sieht man es eben nicht. Ne? Mhm. Also ich glaube halt, dass sozusagen die Leute, die das wirklich fortgeführt haben, die haben wir schon erwähnt, die das, naja gut, egal. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ja, gut, den nächsten Satz haben wir wieder. Im Hinblick auf die Grundverfassung der Alltäglichkeit des Daseins erwächst dann die vorbereitende Hebung des Seins dieses Seienden. Mantra. Ne? Ja. So geht's auch weiter. Die so gefasste Analytik des Daseins bleibt ganz auf die leitende Aufgabe der Ausarbeitung der Seinsfrage orientiert. Geschenkt. Jo, dadurch bestimmen sich ihre Grenzen. Jetzt kommt was mich auch sehr verwundert hat, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das lese ich dann mal jetzt vor. Ja, mach mal. Sie kann nicht eine vollständige Ontologie des Daseins geben wollen, die freilich ausgebaut sein muss. So soll so etwas wie eine philosophische Anthropologie auf einer philosophisch zureichenden Basis stehen. In der Absicht auf eine mögliche Anthropologie bzw. deren ontologische Fundamentierung gibt die folgende Interpretation nur einige, wenngleich nicht unwesentliche Stücke. Die Analyse des Daseins ist aber nicht nur unvollständig, sondern zunächst auch vorläufig. Mhm. Also da habe ich tatsächlich innehalten müssen und mich fragen müssen, ja, aber hattest du nicht was anderes vor? Ja. Es ist schon... Also... Wir haben dann hier so ein... schon in der Anlage so ein Versprechen auf Unfertigkeit fast schon, ne? Also Ja, und das ist halt dieser Kampf mit dem Systematischen. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich, das ja. Das ist der Kampf mit dem Systematischen. Weil er irgendwie ja schon erkennt, auch anerkennt, dass das alles auf eine philosophische Anthropologie hinausläuft, möglicherweise. Mhm. Also die Analytik des Daseins. Aber wenn man jetzt, es ist eben nicht seine Absicht. Mhm. So kann ich das auch verstehen. Ja. Wenn man nämlich... Ja, stimmt. Wenn man die Absicht hat, also in der Absicht auf eine mögliche Anthropologie... Dann kann man darauf aufbauen, was hier passiert. Man, genau. Aber hier gibt es nur so Bruchstücke. Ja. Das sind, glaube ich, die Stücke, ne? Das sind so Brocken, so ja, philosophische Brocken. Ne? Und dieses mit dem vorläufig... In dem Sinne könnte man vielleicht auch verstehen, dass er selbst nie sich in die Richtung der Anthropologie verorten wollte, wenn ihm denn der Vorwurf gegenübergestellt worden ist. Ne? Weil er dann schon hier sozusagen sagt, er will vorher abbrechen. Ja. Und das ist dann nicht mehr seine Fragestellung, sondern zeigt nur in die Richtung, wo das Ganze sozusagen seine Urstätte haben soll oder kann. Ne? Und er würde sich dann wahrscheinlich noch weiter den genuin philosophischen Fragen dann zuwenden. Vielleicht kann man ihn da so... Nee, also das ist natürlich eine Überinterpretation, die ich... Anders. Wenn man das jetzt verstehen will, dann darf man den ersten Satz nicht so beiläufig behandeln. Na gut. Weil nämlich der gibt den Clou. Die so gefasste Analytik des Daseins bleibt ganz auf die leitende Aufgabe orientiert. Mhm. Das heißt... Wir machen diese Analytik aus einem Grund. Und wir machen sie eben nicht aus dem Grund, dass wir eine philosophische Anthropologie machen wollen. Ja. So macht der erste Satz. Stimmt, ja. Also der erste Satz macht schon diese Einschränkung. Und deshalb ist verständlich, warum sie nicht vollständig ist. Und deshalb ist es verständlich, warum das nur Stücke sind. Mhm. Ja. Und so kann auch das vorläufig, was dann am Ende kommt, verstanden werden. Also unvollständig ist ja klar. Mhm. Und vorläufig ist, glaube ich, wieder diese Heidegger-Terminologie mit Vorlaufen, was wir später auch Vorlaufen zum Tode haben. Also vorläufig im Sinne von zum Ziel, das Ziel vorgreifen, bevor man es hat. Ja, genau. Das ist vorläufig. Hatte ich jetzt erst gar nicht so gelesen beim ersten Mal, beziehungsweise bei dem letzten Durchgang des Lesens. Mhm. Aber natürlich, ja, meint hier das vorläufig im Sinne wieder eine Art Vorgriff. Vorgriff, genau. Grundlegung. Vielleicht kann man es dann auch so, wenn man dann aus der Perspektive einer Anthropologie, die auf diesen Vorlauf zurückgreift, dann ist es so eine Art Grundlegung vielleicht auch, die da stattfindet. Genau. Ne? Mhm. Ja, sie hebt nur erst das Sein dieses Seinen heraus, ohne Interpretation seines Sinnes. Die Freilegung des Horizontes, hier wieder mal, für die ursprünglichste Seinsauslegung soll sie viel mehr vorbereiten. Siehst du, da ist das gesagt, das ist das, was wir wollen. Ne? Ja. Die ursprünglichste Seinsauslesung, das ist unser Ziel. Mhm. Wäre diese großartige Metapher mit der Freilegung des Horizontes. Berge werden versetzt. Ja, sehr schön. Wir versetzen die Berge. Ja, ja. Welt muss erstmal weg. Aber ohne Bagger. Wir brauchen keine Bagger. Sehr schön. Gut. Ja, dann können wir eigentlich fast direkt zum nächsten Absatz übergehen. Als der Sinn des Seins des... Ich fange nochmal an. Als der Sinn des Seins desjenigen Seienden, das wir Dasein nennen, wird die Zeitlichkeit aufgewiesen. Also hier haben wir den letzten der großen Begriffe, nämlich die Zeitlichkeit. Ja, und da gehen auf einmal kommt die... Das ist wie einmal, mit Neon-Reklame steht hier auf einmal so, ne? Ja, ding, ding, ding, auf einmal... Ohne hier. Vorwarnung haben wir direkt den Begriff Zeitlichkeit. Ne? Nicht Zeit, sondern Zeitlichkeit. Wieder mal das Keit hinten dran. Das ist noch so ein... Ja, so eine Art von kategoriale Struktur aufweisen soll, ganz offensichtlich. Ja. Ja. Wir wissen noch nicht viel weiter drüber, nur mit dem Satz allein. Deswegen versuche ich mal weiterzulesen und beziehungsweise ich lese mal. Ich finde halt schon interessant, dass wir jetzt uns die ganze Zeit die Frage nach dem Sinn von Sein stellen. Mhm. Und jetzt auf einmal steht hier der Sinn von Sein desjenigen Daseins, nämlich die Zeitlichkeit. Das ist, also hops, schon mal, da ist sie ja, das meinte ich mit Neon, ne? Also ja. Auf einmal, du gehst hier so durch die Welt und freust dich und auf einmal padauts. Okay, gut, müssen wir dann, dieser Nachweis muss sich bewähren. Ja, ne? Also, fahr du doch mal fort. Ja gut, dieser Nachweis muss sich bewähren in der wiederholten Interpretation der vorläufig aufgezeigten Daseinsstrukturen als Modi der Zeitlichkeit. Wiederholt hier im Sinne von, es ist ja schon interpretiert. Mhm. Und wir machen das nochmal, aber anders. Ja, also so? Ich verstehe es nicht so ganz, muss ich hier gestehen. Ich verstehe auch nicht so genau, was er mit den Modi der Zeitlichkeit meint. Um jetzt mal direkt mehrere Verwirrung zu stiften. Ja, ich weiß, was weil, du meinst. Weil so richtig, ich glaube, wir kommen da gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, das stimmt natürlich. Weil er hier, also weil er in dem, was jetzt dann folgt, Zeitlichkeit nochmal bearbeitet. Also ich glaube, wir müssen das erstmal, sparen wir uns die Modi auf. Ja, und auch die Wiederholung, glaube ich. Wird ja, okay, nicht, dann lassen wir das einfach. Ohne weiteres auch noch nicht klar. Also nehmen wir das erstmal, also wir sind misstrauisch. Weil wir jetzt auf einmal was, also ne, ich fasse das mal so zusammen, wir sind misstrauisch und also Alarmbereitschaft ist genau. Hier irgendwie, weil wir noch nicht wissen, was er jetzt eigentlich will. Ja. Aber mit dieser Auslegung des Daseins als Zeitlichkeit ist nicht auch schon die Antwort auf die leitende Frage gegeben, die nach dem Sinn von Sein überhaupt steht. Okay. Mhm. Also, der Sinn von Dasein ist Zeitlichkeit? Ja. Offenbar. Offenbar. Aber das ist noch nicht die Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt. Ja. Ja, aber das mit dem überhaupt, ich meine, es kommt ja tatsächlich sogar schon in der im Paragraphentitel vor. Mhm. So ganz unbemerkt fast schon. Mhm. Aber dieses überhaupt macht mir auch ein bisschen Probleme. Ne? Also, ja, das ist an sich. Ja, an sich. Ne? Das Sein an sich. Das Sein an sich. Aber das will er ja nicht sagen. Ja, kann und will er ja nicht sagen. Ja. Und vor allem, es würde dann nochmal so eine hierarchische Ebene drüber aufmachen. Ne? Die Frage nach dem Sein beantwortet sich in der Zeitlichkeit. Ja. Und dann darüber nochmal ist das Sein an sich, um es jetzt doch mal zu sagen. Ja. Ja, ist schon ganz schön harter Tobak. Ja. Ja, wohl aber ist der Boden für die Gewinnung dieser Antwort bereitgestellt. Ja, das hilft. Also ernsthaft, das ist, ja. Leider wirklich sehr, sehr unklar. Ja. Andeutungsweise wurde gezeigt, zum Dasein gehört als ontische Verfassung ein vorontologisches Sein. Ja. Dasein ist in der Weise, Sein zu etwas wie Sein zu verstehen. Das haben wir. Ja. Unter Festhaltung dieses Zusammenhangs soll gezeigt werden, dass das, von wo aus Dasein überhaupt so etwas wie Sein unausdrücklich versteht und auslegt, die Zeit ist. Wohlgemerkt die Zeit, ne? Die Zeit, ja. Mhm. Ja, und das ist dann die, also ich mach nochmal weiter. Ja. Weil das ist dann nämlich dann die Zeitlichkeit. Also Zeitlichkeit, ich mach das mal vorläufig, ne? Zeitlichkeit wäre dann, das, ja, nee, ist noch zu früh. Ja, also ich konnte dir jetzt auch nicht beispringen. Nee, aber du weißt, worauf ich hinaus ja, will. Ne? Ja, das, ja, weil ja. Das Zeitlichkeit ist dann nämlich eben genau dieses, dass das aus der Zeit heraus alles verstanden wird. Ja, und dass die auch wieder sowas wie eine Art Grundlage ist. Ne? Ja. Schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, da hätten wir tatsächlich die übrigens auch von Heidegger rausgegebenen Analysen des Zeitbewusstseins von Husserl hätten wir mal zur Rate ziehen können. Da werden nämlich so zwei verschiedene Zeitebenen tatsächlich gegenübergestellt. Ne? Allerdings noch total in der Husserlschen, Husserlschen Prägung, ne? Dass man sowas hat wie den inneren Ablauf des Zeitbewusstseins und sowas wie eine objektive, außer dem Bewusstsein ablaufende Zeit. Ne? Und dass die zwei Zeiten nicht die gleichen sind und nicht dieselben vor allem. Ja. Ja, also wenn also wir hier von Zeit, genau, also wenn wir hier von Zeit sprechen, ist das natürlich nie die Zeit, die Atomuhr zeigt. Genau. Sondern das ist halt dann das Zeitbewusstsein. Oder wie, also genau, das sind alles aber auch wahrscheinlich nicht sowas wie Weltzeit oder die Zeit in der Geschichte weil sich das abspielt. Weil das ja alles, wir sind eben jetzt die ganze Zeit in uns selbst sozusagen. Mhm. Also, das also mit Zeitlichkeit ist tatsächlich sowas, ja, so eine transzendente, fast, man könnte fast sagen, transzendente Zeit gemeint. Ne? Sowas wie die Grundlage für sowas wie Geschichte und für objektive Zeit und sowas. Also würde ich das verstehen. Ja, noch die Grund, also dafür, dass wir überhaupt, also es ist jetzt natürlich alles nicht Heidegger Sprache, aber nee, natürlich dass nicht. Wir müssen überhaupt jetzt irgendwie so etwas behelfen. Wie Zeit feststellen können und in der Zeit Dinge in der Zeit ordnen und ich glaube, es wird noch ein bisschen deutlicher vielleicht. Ich glaube auch, also aber nicht viel. Diese Zeit muss als der Horizont alles Seinsverständnisses und jeder Seinsauslegung ans Licht gebracht und genuin begriffen werden. Ja. Von uns aus, ja. Ja, gerne. Können wir machen. Um das einsichtig werden zu lassen, bedarf es einer ursprünglichen Explikation der Zeit als Horizont des Seinsverständnisses aus der Zeitlichkeit als Sein des Seins, sein verstehenden Daseins. Okay. Also die Zeitlichkeit ist das Sein des Seins verstehenden Daseins. Ja? Mhm. Und wir wollen eine ursprüngliche Explikation, wie auch immer die aussehen mag. Ja, mit ursprünglich ist, glaube ich, immer gemeint ganz neu. Also ganz alt und gleichzeitig ganz neu. Ja, also ganz anders auf jeden Fall. Ganz anders als alle anderen. Ja, glaube, ja, dieses ganz alt und ganz neu, das wird gleich auch noch ein bisschen klarer werden im nächsten Absatz. Aber trotzdem auch nicht wirklich deutlich hier. Naja, also ich kann das jetzt... Ohne Zutaten kann ich auch nicht wirklich den Sinn dahinter verstehen. Also jetzt wieder ganz einfach gesagt, vielleicht einfach, weil alles zeitlich ist. Also wir müssen halt sehen, dass wir alles zeitlich sehen. Wir sehen alles zeitlich. Ja. Und darum ist auch jedes Seinsverständnis nur innerhalb der Zeit zu verstehen. Also, also ohne, wir können Sein niemals ohne Zeit verstehen, ohne zeitlich zu denken, in Zeit zu denken. Ja, und was wie eigenartig das ist, werden wir dann im nächsten Satz, Absatz erfahren. Willst du? Ja, dann schließe ich den Absatz, glaube ich, ab mit diesem Satz. Ne? Mach mal. Im Ganzen dieser Aufgabe liegt zugleich die Forderung, den so gewonnenen Begriff der Zeit gegen das vulgäre Zeitverständnis abzugrenzen, das explizit geworden ist in einer Zeitauslegung, wie sie sich im traditionellen Zeitbegriff niedergeschlagen hat, der sich seit Aristoteles bis über Bergson hinaus durchhält. Dabei ist deutlich zu machen, dass und wie dieser Zeitbegriff und das vulgäre Zeitverständnis überhaupt aus der Zeitlichkeit entspringen. Damit wird dem vulgären Zeitbegriff sein eigenständiges Recht zurückgegeben, entgegen der These Bergsons, die mit ihm gemeinte Zeit sei der Raum. Nun kenne ich wirklich Henri Bergson nicht. Bergson, ja. Henri Bergson heißt er, ne? Ja. Also, ich kann jetzt mal, also zunächst erstmal, was heißt vulgär? Vulgär heißt bei ihm nicht volkstümlich, sondern auch wissenschaftlich. Also, vulgär bedeutet einfach hier in dem Zusammenhang nicht Heidegger. Also alle anderen außer mir. Alles außer mir. So ähnlich. Nein, das ist jetzt ein bisschen lustig ausgedrückt, aber was das halt bedeutet. Ja, vor allem, wenn man irgendwie wenn man vulgär wird, heißt das ja im Grunde genommen so viel, wie man benutzt dreckige Wörter und sowas. Ja, ja, ja, ja. Aber das kommt ja von Volk, ne? Also volkstümlich so. Was halt die populäre, die allgemeine, die durchgesetzte das durchgesetzte Verständnis von Zeit. Das ist das vulgäre Zeitverständnis. Mhm, genau. So, und jetzt haben wir den Aristoteles. Und Aristoteles hat ja die Zeit definiert. So, jetzt kommt's, ne? Über die Bewegung. Über die Bewegung. Ja. Deswegen messen wir heute noch die Zeit mit Uhren. Mhm. So, die einen Pendel haben. Und das ist der Begriff, den sozusagen ja auch die Physik, machen wir es ganz einfach, das ist der Zeitbegriff der Physik. Ja. Wer das sich dafür interessiert, da gibt es andere Podcasts. Wir machen den nächsten Physik-Podcast, ja. Ganz bestimmt nicht. Also, und darum wird hier unten auch nochmal auf den Raum eingegangen. Also, weil im Grunde genommen... über den Raum lässt sich die Zeit überhaupt erst bestimmen, weil die Bewegung im Raum stattfindet und die Bewegung dementsprechend das Indiz für die Zeit sein muss. Ne? So, und wer ja immer angegeben wird, und der hier wird hier nicht erwähnt, das ist Thomas von Aquin. Mhm. Quatsch, Thomas von Aquin, Augustinus meine ich natürlich. Augustinus. Ja. Oh ja, die Zeitanalysen. Die Zeitanalysen, genau. Und das ist halt... Da habe ich sogar auch dann mich ein bisschen intensiver, also nicht wirklich ganz intensiv beschäftigt, aber da habe ich so interessante Dinge gefunden, wie der Augustinus begreift die Zukunft als eine, die auf uns entgegenkommt. Was, glaube ich, mit dem heutigen Zeitverständnis so ein bisschen quer läuft, weil wir meistens immer sozusagen auf dem Zeitstrahl sitzen, der in die Zukunft gerichtet ist. Ja. Ne? Und also Augustinus hat es immer sehr aus dem Menschlichen her verstanden, was Zeit ist. Also ein ganz eigensinnige, naja, was heißt eigensinnig, ne? Also für die Zeit, wir glauben wahrscheinlich... gerade als früher Kirchenvater und so weiter ist natürlich ist der Mensch und seine Vergänglichkeit, die spielen da eine Rolle auf eine Art und Weise, ne? Und auch so die Unbedeutendheit eines Selbst sozusagen bei den Horizonten, die sich da auftun in Vergangenheit, in Richtung Vergangenheit und in Richtung Zukunft. Diese Sachen sind da mit drin. Es ist leider schon ein bisschen zu lange her, dass ich da mal reingelesen habe. Ja, aber also was halt, ich glaube, was der wichtige Punkt ist, ist, dass sozusagen jetzt wieder ganz weg von Heidegger und ganz falsch in Heidegger's Begriffen gedacht, gesagt, ist halt das, was da gemacht wird, ein psychologischer Begriff von Zeit. Also dass sozusagen Zeit aus Erinnerung und Erwartung besteht. Das ist dieses Element. Also, eine Perspektive, die auch noch Husserl sozusagen... Genau, also ich wollte nur, das ist sozusagen diese Tradition, aus der das kommt. Und interessant bei Augustinus ist natürlich, du sagtest das ja mit dem Kirchenvater, ist sozusagen auch die Verbindung ja zur Schuld. Ja. Und der Zeit. Und dass sozusagen diese Elemente ja auch sozusagen... konstitutiv sind für Zeit. Mhm. Also dieses Erwartung. Auf eine ganz eigenartige Weise, ne? Also das ist natürlich, wenn man jetzt mit einem Zeitbegriff, der sehr, sehr physikalisch geprägt ist, wird sich das, was du jetzt gerade gesagt hast, der größte Humbug schlechthin anhören. Ja, Humbug, ne? Ja. Aber es ist tatsächlich muss man hier Zeit enger an unser Dasein und an unser und unser Leben binden, ne? Damit es hier überhaupt Sinn macht. Auch ich glaube, damit das Folgende überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ganz genau, genau, genau. Und ich glaube, da kommen wir auch schon so ein bisschen besser darauf zu verstehen, was vielleicht mit Zeitlichkeit hier beabsichtigt ist. Ne? Also so schwierig das auch sein mag. Genau. So, wollen wir weiter? Ja, nur zu. Denn jetzt wird das noch ein bisschen klarer. Die Zeit fungiert seit langem als ontologisches oder vielmehr ontisches, Moment, ja, als ontologisches oder vielmehr ontisches Kriterium der naiven Unterscheidung der verschiedenen Regionen des Seienden. Ein ganz entscheidender Satz, um zu verstehen, welche Zeit hier nicht gemeint sein soll. Nämlich, wie du ja schon gesagt hast, Zeit als Maß der Dinge. Ja. Ne? Also, du hast es eben schon im Nebensatz gesagt, es ist vollkommen unvorstellbar, irgendeinen Gegenstand nicht zeitlich wahrzunehmen. Ja. Und viel mehr sagt das hier, glaube ich, auch nicht. Also, Ja, das, interessant das ist noch, dass er ontologisch ist, aber viel mehr ontisch. Ja, deswegen habe ich da das nochmal wiederholt. Ja. Genau, genau. Aber ich glaube, dieses viel mehr ontische ist, dass es sehr, sehr nah an den Gegenständen. Ich glaube, das ist die Richtung, auf die er dabei hinaus will. Ne? Also, dass viel mehr mit den Gegenständen verwoben ist, als dass wir es in unser Dasein tun würden. Ne? Also, oder zu einer Ontologie gebrauchen würden, dass die Zeit sehr sozusagen der Horizont. Ja, und so kann ich es verstehen. Das ist halt dann, und darum auch eingesickert ist in die Ontologie. Ja. Weil es das sozusagen übernommen wurde aus diesem ontischen Verhältnis. Ja, ja. Also, man grenzt ein zeitlich Seiendes, die Vorgänge der Natur und die Geschehnisse der Geschichte, grenzt man ab gegen unzeitlich Seiendes, die räumlichen und zahlhaften Verhältnisse. Mhm. Sehr, sehr interessant, weil es ja tatsächlich auch noch immer und ich glaube auch vollkommen zu Recht, die Tendenz ist, ins Abstrakte überzusetzen und dieses Abstrakte nicht zu weit zurücklehnen, sonst hört man dich nicht mehr. Ja. Und dieses Abstrakte eben loszulösen von der Zeit. Ne? Also 1 plus 1 ist 2. Ist natürlich ein Satz, der zeitliche Ausdehnung hat. Also es wird jetzt im nächsten Satz auch nochmal so ähnlich kommen, wie das, was ich jetzt hier versuche zu veranschaulichen. Es ist natürlich ein zeitlicher Verlauf, in dem ich diese Aussage hinstelle und ihre Wahrheit behaupte, ist zeitlich und ohne Frage. Aber das, was ich in dieser Aussage habe, das wird sozusagen genommen als was Unzeitliches, also als ein Sachverhalt, der besteht. Und der ganz unabhängig besteht, ob ich ihn nun aussage oder nicht. Ja, ja. Und damit sind wir aber jetzt, das ist ja interessant, wenn wir jetzt mal philosophisch wieder, also klassisch-philosophisch mal werden, was ist denn das Überzeitliche? Was sind die Prinzipien oder die Ideen? Oder ja. So, und das ist das Wesen, das ist das Wesen. Ja. Und jetzt, das, was wir beim letzten Mal schon hatten, nämlich alles konkret. Aber das unterscheidet er hier ganz feinsinnig. Ne? Wir sind erst bei diesen ich will nur, dass sozusagen das nur nochmal Geometrie gehobenen Zahlverhältnissen sozusagen, die ja offensichtlich von der Geometrie selbst losgelöst sind. Ja. Dann ist der nächste Schritt, vielleicht lesen wir auch mal den ganzen Rest. Ich kann auch weiterlesen. Ja, dann, oder man pflegt auch recht. Zeitlosen Sinn von Sätzen abzuheben gegen zeitlichen Ablauf der Satzaussagen. Das ist das, was ich sozusagen eben. Genau, das ist das, was du versuchst. Ferner findet man eine Kluft zwischen dem zeitlich Seienden und dem überzeitlichen Ewigen und versucht sich an deren Überbrückung. Das ist das, was du nämlich gerade meintest. In einem nächsten Schritt. Das ist alles, was Philosophie ja immer gemacht hat. Ja, also genau. Alles das. Man kann sich das vielleicht sogar in einer Art von selbstzeitlichen Verlauf vorstellen. Ne? Man entdeckt über die ich sollte die Sätze langsamer formulieren. über die Geometrie entdeckt man sozusagen die Mathematik und stellt fest, dass man in der Mathematik sowas hat wie abstrakte, allgemeine, überzeitliche. Nee. Was sagt er denn hier noch? Nicht, dass wir hier die zeitlose oder unzeitliche Dinge. Ja. Und gerät dann zu der Frage, wie ist denn sowas möglich, dass es Unzeitliches überhaupt gibt? Und gerät dann zu der Annahme, dass irgendwas Überzeitliches da sein muss, die diese Unzeitlichkeit sozusagen sinnmäßig stiftet. Genau. Das ist der Punkt. Das ist sozusagen der Weg zur Philosophie, die mit Zeit sich beschäftigt. Ne? Und Religion auf eine Art und Weise. Ne? Also, was jetzt hier eigentlich schön ist, finde ich, was damit gleichzeitig gezeigt wird auch ein bisschen ist, das kommt dabei raus, wenn man sich nicht mit der Zeit ausdrücklich mit der Zeit auseinandersetzt. Ja, ja. Weil dann immer die Frage, also insofern verstehe ich schon, warum er sagt, das ist so zu fragen, ist ursprünglicher. Mhm. Weil du ganz viele Fragen aus der Philosophie spielen sich ja genau in diesem Verhältnis ab. Ja, also wenn wir auch nochmal an die Iliaden und die Heraklitea zurückdenken, sozusagen, dann ist es eigentlich, Zeit kommt dann nie als Thema vor, aber es ist im Grunde genommen das Thema, ne? Ja. Also die Heraklitea, die sagen, alles ist in Bewegung, Ne? Aber eben, ja, es ist eine Art von Bewegung, die natürlich im Raume sich verführt und Dinge vergehen, Dinge verstehen, Dinge gehen, vergehen, Dinge verstehen. Vergehen und entstehen natürlich. Ja. Und andererseits die Iliaden, die sagen, ja, lasst uns doch da mal nicht hingucken, was so vergeht, sondern wir nehmen an, dass das ist unwirklich. Ist. Die Veränderung ist unwirklich. Das ist unwirklich und ja, das eigentliche Sein ist, steht ewig. Steht ewig und unverändert, sozusagen. Genau. Ne? Und ja, man sieht tatsächlich da hauptsächlich so dieses gegenständlich-räumliche Spiel ist eher das, was da interessiert, aber ganz und gar nicht die Zeit im, und ihre Bedeutung. Ne? Also nur hinter dem Hintergrund sehe ich das auch so ein bisschen hier. Mhm. Okay. Zeitlich besagt hier jeweils so viel wie in der Zeit seiend. Eine Bestimmung, die freilich auch noch dunkel genug ist. Das Faktum besteht. Zeit, im Sinne von in der Zeit sein, fungiert als Kriterium der Scheidung von Seinsregionen. Eine Wiederholung des ersten Satzes. Das ist nochmal genau. Wie die Zeit aus dieser ausgezeichneten ontologischen Funktion kommt und gar mit welchem Recht gerade so etwas wie Zeit als solches Kriterium fungiert und vollends, ob in dieser naiv-ontologischen Verwendung der Zeit ihre eigentliche, mögliche ontologische Relevanz zum Ausdruck kommt, ist bislang weder gefragt noch untersucht worden. Das ist das, was wir beide jetzt gerade schon versucht haben zu sagen. Mhm. Ne? Und da ist wieder sein Anspruch sozusagen in der Philosophie ganz neu zu sein. Mhm. Die Zeit ist, und zwar im Horizont des vulgären Zeitverständnisses, gleichsam von selbst in diese selbstverständliche ontologische Funktion geraten. Und das hat sich bis heute darin gehalten. Also hier nochmal die Notwendigkeit, warum wir uns der Zeit zuwenden müssen. Ja, und vor allem erklärt sich jetzt hier auch, was wir einige Absätze davor hatten, dass wir nicht konstruktiv, dogmatisch irgendwelche Sachen dem Sein sozusagen an- oder ins Sein hineinbringen sollen, sondern möglichst vorurteilsfrei ranzugehen. Und jetzt hat er uns hier sozusagen eins dieser Vorurteile richtig. Präsentiert, mit der man an das Sein normalerweise rangeht. Ne? Und ja, ich glaube, so viel dazu. So, und jetzt kommt der, was ihm ganz wichtig ist scheinbar. Demgegenüber ist auf dem Boden der ausgearbeiteten Frage nach dem Sinn von Sein zu zeigen, dass und wie im recht gesehenen und recht explizierten Phänomen der Zeit die zentrale Problematik aller Ontologie verwurzelt ist. Die Verwurzelung wieder, das ist so, ja. So eng, man stellt sich irgendwie so das Sein, das so, ne, so mit Wurzelwerk durchzogen ist. Ich übertreibe jetzt schon wieder. Aber. Ja, aber das ist natürlich richtig. Ich meine, die Frage, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts, ist natürlich im Prinzip eine zeitliche Frage. Also, also da ist Zeit überhaupt nicht drin, aber es ist natürlich genau richtig, es geht um Zeit. Ja. Ja, aber jetzt, du hast das so mit was ihm besonders wichtig ist. Ja. Also. Ja, weil er hier ja sagt, das ist das zentrale Problem aller Ontologie. Mhm. Und wenn wir das Phänomen der Zeit richtig verstehen, dann können wir eine Ontologie machen. Ja. Aber das ist sozusagen ein Ausblick, ne? Ja, wie alles. Ja. Aber es ist ein bisschen schon deutlicher geworden, weil wir bisher immer zunächst haben wir rausgearbeitet, dass wir uns um das Dasein kümmern müssen. Und wir haben festgestellt, was schwer genug war, ne? Wenn man sich so diese ganzen Seinsüberlegungen, was Sein ist und dann zum Dasein zu kommen. Ja. Genau, dann haben wir festgestellt, dass wir Gebirge haben, dass wir wegschaffen müssen und wir haben festgestellt, dass das Gebirge eben in bestimmten Auslegungen besteht und dass diese Auslegungen uns eben daran hindern, den Horizont tatsächlich zu sehen. Und wenn wir jetzt sehen wir, das ist ein Verständnis von Zeit oder eine Behandlung der Frage nach der Zeitlichkeit ist, die eigentlich den Kern ausmacht. Ja. Also das ist jetzt schon langsam gewinnt es Form. Genau, aber einen guten Schritt jetzt weitergekommen, auf jeden Fall. Ne? Ja. Wir haben eine ganz gute Idee davon, Finde ich auch. Wie wir vorgehen werden. Aber wohlgemerkt nur eine Idee, ne? Kein. Und nichts passiert. Noch nichts passiert, ja. Okay. Wenn Sein aus der Zeit begriffen werden soll, ne? Also hier haben wir jetzt fast schon den Titel des Buches. Ja. Und die verschiedenen Modi und Derivate von Sein in ihren Modifikationen und Derivationen in der Tat aus dem Hinblick auf Zeit verständlich werden, dann ist damit das Sein selbst nicht etwa nur Seiendes als in der Zeit Seiendes, in seinem zeitlichen Charakter sichtbar gemacht. Ja. Ja, ich fahre mal fort. Ne? Das haben wir verstanden. Mhm. Zeitlich kann aber dann nicht mehr nur besagen, in der Zeit seiend. Mhm. Auch das Unzeitliche und Überzeitliche ist hinsichtlich seines Seins zeitlich. Und das wiederum nicht nur in der Weise einer Privation gegen ein Zeitliches als in der Zeit Seiendes, sondern in einem positiven, allerdings erst zu klärendem Sinne. Ja. Okay. Auch hier nur ein Ausblick wieder, aber es wird, glaube ich, schon recht, naja, deutlich wird es jetzt nicht, aber wir können uns schon vorstellen, warum dieses Unzeitliche und Überzeitliche, das wir ja eben schön versucht haben darzustellen, noch ein bisschen weiter, als er das hier tut, dass das selbst zeitlichen Charakter hat. Hat also, er sich jetzt als Herakliter geoutet? Frage ich jetzt mal, weil du die ja vorhin eingebracht hast. Ich habe die Vermutung, ja. Ja, ne? Auf eine Art und Weise, ja. Aber auch auf eine Art und Weise nicht, denn Herakliter würde, glaube ich, gar nicht erst anfangen mit sowas wie ein Sein zu arbeiten. Ne? Das ist dann wirklich iliadisch. Also er ist tatsächlich dann doch diese Mischfigur. Ja, aber das ist ja, das tatsächlich dann das Interessante, dass er das Überzeitliche nicht irgendwie oder das Sein selbst nicht irgendwie leugnet oder so, sondern das auf diese Weise versucht anzugehen. Mhm. Kann man vielleicht also, so nehmen? Ja, das klingt ganz gut. In dem Sinne, dass er als Herakliteer anfängt und als Iliad enden will. Ja, er will so einen Dualismus aufgeben. Ja. Also ich finde eigentlich schade, dass er, das hat er ja dann später. Später beschäftigt er sich, also in seiner späteren Philosophie beschäftigt er sich dann mehr mit Parmenides und Heraklit. Aber hier ist das natürlich auch schon ganz am Anfang in dem Platon-Zitat, sind ja im Grunde genommen diese beiden Schulen angespielt. Mhm. Aber sehr interessant, dass er die hier eigentlich nirgendwo so richtig erwähnt. Ne? Und tatsächlich meistens bei Aristoteles anfängt. Ja. Also, aber in einem positiven, also nicht eine Privation. Privation heißt, dass dem etwas fehlt, also dass es etwas einfach nicht zukommt. Ja. Ne, weil eigentlich will der Begriff überzeitlich und unzeitlich will ja sagen. Genau, diese Privation ausdrücken. Das ist genau, ja dass da keine Zeit ist gerade. Ne? Ja. Und da sagt er aber, nee, die sind auch zeitlich selbst. Also, okay. Aber wir wissen noch nicht wie, weil denn. Genau, das stellt den Sinn nur in Aussicht, dass wir das dann verstehen werden. So, also der Begriff der Zeitlichkeit ist belegt, weil der Ausdruck zeitlich durch den vorphilosophischen und philosophischen Sprachgebrauch in der angeführten Bedeutung belegt ist. Und weil der Ausdruck in den folgenden Untersuchungen noch für eine andere Bedeutung in Anspruch genommen wird, nennen wir die ursprüngliche Sinnbestimmung des Seins und seiner Charaktere und Modi aus der Zeit seine temporale Bestimmtheit. Okay. Ja. Eine Abgrenzung. Also er macht jetzt einfach die fundamentale ontologische Aufgabe der Interpretation von Sein als solchem begreift daher in sich die Herausarbeitung der Temporalität des Seins. Ja. Mhm. Also für mich tatsächlich nur eine Begriffsklärung. Ja, eine Begriffsklärung. Ne? Wir reden also jetzt dann von Temporalität des Seins. Aber ist das gleich zu verstehen mit Zeitlichkeit? Würde ich mal machen. Würde ich nämlich auch eigentlich, also weil sonst wird mir das nicht so richtig klar, inwiefern sie sich unterscheiden sollen. Ne? Er macht das nur, ja ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob dadurch irgendwas, okay, Temporalität des Seins, nehmen wir das einfach so. Temporalität/Zeitlichkeit ja. des Seins. In der Exposition der Problematik der Temporalität ist allererst die konkrete Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Seins gegeben. In der Exposition der Problematik der Temporalität ist allererst. Also allererst heißt bei Heidegger immer zuerst. Zunächst und zumeist. Zunächst und zumeist, genau. Die konkrete Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Seins gegeben. Okay. Muss man da was zu sagen? Nee, ich glaube nicht, obwohl es natürlich nicht so klar wird, warum man den Begriff der Temporalität hier noch einführt, zu welchem Zweck. Nee, das lassen wir einfach, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber das andere, das hatten wir ja schon, das haben wir verstanden. Ja, weil das Sein je nur aus dem Hinblick auf Zeit fassbar wird, kann die Antwort auf die Seinsfrage nicht in einem isolierten und blinden Satz liegen. Die Antwort ist nicht begriffen im Nachsagen dessen, was sie satzmäßig aussagt, zumal wenn sie als freischwebendes Resultat für eine bloße Kenntnisnahme eines von der bisherigen Behandlungsart vielleicht abweichenden Standpunktes weitergereicht wird. Ob die Antwort neu ist, hat keinen Belang und bleibt eine Äußerlichkeit. Okay. Jetzt der interessante Satz. Mhm. Das Positive an ihr muss darin liegen, dass sie alt genug ist, um die von den Alten bereitgestellten Möglichkeiten begreifen zu lernen. Ja. Eigentlich auch wieder eine Art von Widersinn, ne? Also vollkommen neu, aber es muss so alt genug sein, dass es anknüpfen kann. Oder wie? Ja, das ist jetzt wieder dieser polemische, ich nenne das einfach mal so, der polemische Teil, der auch bei ihm immer drin ist. Also es gibt einmal isoliert und blind und Nachsagen, bloße Kenntnisnahme, bloßer Standpunkt. Mhm. Nicht? Also da ist alles wieder diese Nicht-Involviertheit, also diese Nicht-Involviertheit der eigenen Person, sondern worum es ihm geht, ist halt sozusagen Engagement, also involviert sein. Mhm. Könnte auch so ein bisschen, um es auch nochmal polemisch zu sagen, objektiv. Ja, genau. Und, also nicht einen selbst betreffen, sondern am Objekt sein. Genau, und ob die Antwort neu ist, hat keinen Belang. Also bedeutet, es ist keine Mode. Mhm. Ne, das ist so gegen Mode gesprochen, also gegen... Sondern hier, das Positive an sich, dass sie eben alt genug ist und von den Alten, die bereitgestellt werden. Also das Neue ist immer gleichzeitig auch das ganz Alte. Also das überzeitlich. Na, um es mal mit einem Witz zu sagen. Ja. Die Antwort gibt ihren eigensten Sinn, nochmal, die Antwort gibt ihrem eigensten Sinne nach eine Anweisung für die konkrete ontologische Forschung. Innerhalb des freigelegten Horizontes mit dem untersuchten Fragen zu beginnen. Und sie gibt nur das. Tja. Das ist jetzt aber wieder der letzte Satz des letzten Absatzes. Das ist jetzt nur eine Wiederholung, oder? Sehe ich auch. Also ich sehe da auch fast das Mantra wieder drin, wie du es so schön genannt hast. Ja. Ja, jetzt kommt eines meiner Lieblingswörter. Nächsten Satz. Ach so, ja, ich weiß schon, was du meinst. Du ahnst es schon. Mhm. Wenn so die Antwort auf die Seinsfrage zur Leitfadenanweisung für die Forschung wird, dann liegt darin, dass sie erst dann zureichend gegeben ist, wenn aus ihr selbst die spezifische Seinsart der bisherigen Ontologie, die Geschicke ihres Fragens, Findens und Versagens als daseinsmäßig Notwendiges zur Einsicht kommt. Ja, die Leitfadenanweisung, das ist ja also wirklich... Wirklich ein tolles Wort. Weiß ich auch gar nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich meine, Leitfadenanweisung? Ja, ich meine, der Leitfaden weist ja an sich, glaube ich, schon an, ne? Oder nicht? Das ist ja eigentlich schon der Sinn des Wortes Leitfaden, aber die Leitfadenanweisung ist schon, Naja, ich kann mir nur, also wenn man jetzt mal versucht, das Bild aufzulösen und ganz ernst zu nehmen, also das nicht nur als irgendwie... Dann ist eine Anweisung, eine Leitfadenanweisung, doch eine Anweisung, wo man den Leitfaden findet. Oh ja. Also keine Anweisung, wie man das Ziel findet, sondern wie man den Leitfaden zum Ziel findet. Also noch was davor. Weil also kein Pleonasmus. Ne? Ja, genau, das meinte ich. Nicht kein überreiches aus Und ja. Interessant ist aber die Antwort, ne? Also wenn so die Antwort auf die Seinsfrage, also es ist interessant, dass wir ja, wir haben immer die ganze Zeit die Seinsfrage, die Seinsfrage, die Seinsfrage, und wir hatten dann immer gehört, dass es schon ein Verständnis gibt, und das haben wir immer gehört, und jetzt auf einmal steht hier die Antwort. Und es ist ja interessant, dass wir die Antwort jetzt kennen, sozusagen. Also das ist ja jetzt, das ist das, was in diesem Paragraphen rausgekommen ist. Wir kennen die Antwort, sozusagen. Aber es ist auch so ein Verweis wieder aufs Hermeneutische, finde ich. Ne? Ja, also, genau. Auch wenn wir geschickt fragen, wir kennen die Antwort eigentlich schon. So, ne? Genau, das war ja der Punkt. Man muss geschickt genug fragen, um diese Antwort auch richtig zu erhalten, sozusagen. Ne? Also, ja. Weil hier, ne? Ja, ja. In Anführungsstrichen geschickt, schließt er diesen ganzen Paragraphen mit die Geschicke ihres Fragens, Findens und Versagens. Das ist fast schon poetisch, wenn ich das jetzt so gerade mal nochmal ausgesprochen habe. Mhm. Aber da liegt eben auch schon, dass es da auch, ja, dass man es auch falsch machen kann. Ne? Mhm. Also es ist nicht, ja, nicht garantiert, dass wir die Antwort zwar jetzt schon kennen, garantiert nicht, dass wir die Antwort finden, sozusagen. Ne? Also da sind zweierlei Dinge. Ja, ja, ja. Und es ist eben daseinsmäßig notwendig, also aus unserem Sein her notwendig. Mhm. Und das als solche Notwendigkeit eben zeigen. Das war dieser Paragraph. Das war dieser Paragraph. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen zu machen, die du gerne Nee, Anmerkungen nicht. Nee, nur halt, also wirklich, dass wir jetzt ja wirklich etwas ganz Wichtiges erfahren haben. Fast einer der wichtigsten Paragraphen bisher, finde ich. Ja, auch, auf jeden Fall. Auch wenn er wirklich auch einer derjenigen ist, die nicht leicht zu verstehen sind. Ne? Also da waren viele der vorhergehenden waren da deutlich eingängiger. Eingängiger, ja. Das ist das richtige Wort. Mhm. Ja. Aber ich denke schon, dass wir so ein bisschen auf Kurs sind, auch wenn wir jetzt an manchen Stellen ungenau waren. Mhm. Ja. Und naja, aber es, also ich glaube, dass wir das schon im Grunde genommen aufgefangen haben. Mhm. Und dass sich das aber verdeutlichen wird noch mehr in dem, was folgt. Also wenn wir das jetzt so nehmen, wie wir es jetzt haben. Ne? Da folgen noch einige hundert Seiten. Ah, ja. Mit genau dieser Thematik. Mhm. Ja, aber okay, alles klar. Ich würde sagen, dann freue ich mich eine auf schöne Zeit wünschen wir. Und genau, und ich freue mich auch auf den nächsten Paragraphen. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich freue mich auch drauf. Auf Wiederhören. Okay. We'll be right back.